Laut Meldung des südkoreanischen Senders KBS erschien der neu ernannte Befehlshaber der US-Truppen in Südkorea Buruks am 12. Mai in Panmunjom und betonte dabei, dass man entsprechend der sich jederzeit schnell ändernden Lage auf der koreanischen Halbinsel mit dem festeren Südkorea-USA-Bündnis als Grundlage mächtige Kommandobereitschaft halten soll. Am 4. Mai reiste der Minister des Staatlichen Informationsamtes der USA Clapper nach Südkorea und besprach dort über die Zusammenarbeit angesichts der angeblichen Provokation von der TVRK.